Die fetten Jahre sind vorbei, so Finanzminister Olaf Scholz in der BAMS. Die schöne Zeit, in der der Staat immer mehr Steuern einnehme als erwartet, gehe zu Ende. Der SPD-Politiker sprach sich in dem Interview gegen die komplette Abschaffung des Solidaritätsbeitrags aus. Bei den Koalitionsverhandlungen habe man aus guten Gründen vereinbart, dass Bürger mit einem sehr hohen Einkommen weiter den Soli bezahlen sollten, sagte Scholz. Laut Koalitionsvertrag soll für 90% der Steuerzahler der Solidarbeitrag ab 2021 wegfallen. Für den Bundeshaushalt rechnet der Finanzminister dadurch mit 10 Milliarden Euro weniger Einnahmen im Jahr. Die CDU hatte auf ihrem Parteitag Anfang Dezember allerdings beschlossen, den Soli komplett abzuschaffen. Mit Blick auf die nächste Bundestagswahl sagte Scholz der Bild am Sonntag, die SPD wolle den nächsten Kanzler stellen. Auf die Frage, ob er sich selbst das Amt zutraue, antwortete Scholz mit Ja und verwies auf CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Die habe gerade gesagt, von einer Parteivorsitzenden werde erwartet, dass sie sich das Amt zutraue. Für einen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland gelte das Gleiche.